Dialoge Seite 250. Wie werden Anleihen gemacht? Durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen, die die Verpflichtung seitens der Regierung enthalten, eine Rente zu leisten, die dem ausgeliehenen Kapitale entspricht. Ist zum Beispiel die Anleihe 5%, so hat der Staat nach 20 Jahren einen Betrag in der Höhe der Anleihe gezahlt, nach 40 Jahren den doppelten Betrag, nach 60 Jahren den dreifachen Betrag. Und nichtsdestoweniger bleibt er noch immer Schuldner des gesamten Kapitales selbst. Man kann beifügen, dass der Staat, wenn er die Staatsschuld endlos vermehrt, ohne etwas für ihre Verminderung zu unternehmen, schließlich keine Anleihen mehr bekommt oder Bankrott ansagen muss.